Also, liebe Luzi, beruhige dich, ja? Es ist doch ganz einfach ein Trick von Polly. Sie will mich gern mit dir auseinanderbringen. Mich hängt man und sie möchte gern als meine Witwe herumlaufen. Also wirklich, Polly, dies ist doch nicht der richtige Augenblick. Du hast das Herz, mich zu verleugnen? Und du hast das Herz, mich weiter zu beschwatzen, dass ich verheiratet bin? Warum, Polly, musst du mein Elend vergrößern? Polly, Polly, das heißt wirklich den Spaß zu weit getrieben. Und wenn Sie, verehrte Dame, hier im Gefängnis einen Krakeel anfangen wollen, dann sehe ich mich gezwungen, den Wärter holen zu lassen, dass er Ihnen zeigt, wo die Tür ist. Es tut mir leid, gnädiges Fräulein. Frau, Frau, Frau! Meine Pflicht zwingt mich, bei meinem Gatten zu bleiben. Was sagst du da? Was sagst du? Ach, sie will nicht gehen. Sie steht da und wird hinausgeschmissen und geht nicht. Du, jetzt hältst du aber deinen dreckigen Mund, du Fetzen, sonst hau ich dir einen in die Fresse. Gnädiges Fräulein. So, schau dir doch einmal meinen Bauch an, du Schlampe. Kriegt man sowas von der frischen Luft? Gehen dir noch nicht die Augen auf? Hä? Das ist wirklich zu viel. Mac, das hätte nicht kommen dürfen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich wusste es. Bei ihrem Kerl ist sie. Du Dreckschlampe, komm sofort her. Wenn dein Kerl aufgehängt wird, kannst du dich dazu aufhängen? Das tust du deiner ehrwürdigen Mutter an? Dass sie dich aus dem Gefängnis herausholen muss? Und gleich zwei hat er dabei, dieser Nero. Lass mich da bitte, Mama. Du weißt ja nicht, was... Nach Hause! Aber sofort! Da hören Sie es. Ihre Mama muss Ihnen sagen, was sie schickt. Marsch! Luzi, du hast dich prachtvoll benommen. Ich hatte natürlich Mitleid mit ihr. Deshalb konnte ich das Frauenzimmer schon nicht so behandeln, wie sie es verdient. Du dachtest ja zuerst, es wäre etwas Wahres an dem, was sie sagte. Habe ich recht? Ja, das dachte ich, Liebster. Wenn etwas dran wäre, würde mich ihre Mutter doch nicht in diese Lage gebracht haben. Hast du gehört, wie sie über mich herzog? So behandelt man doch als Mutter höchstens den Verführer. Und nicht deinen Schwiegersohn. Wie glücklich bin ich, wenn du dies so aus Herzensgrund sagst. Ich liebe dich ja so sehr, dass ich dich fast lieber am Galgen sehe, als in den Armen einer anderen. Ist das nicht merkwürdig? Luzi, dir möchte ich mein Leben verdanken. Das ist wundervoll, wie du das sagst. Sag es nochmal. Luzi, dir möchte ich mein Leben verdanken. Soll ich mit dir fliehen, Liebster? Ja, nur weißt du, wenn wir zusammen fliehen, können wir uns schwer verstecken. Sobald man mit der Sucherei aufhört, werde ich dich sofort kommen lassen, und zwar per Eilpost. Das kannst du dir denken, nicht? Wie soll ich dir helfen? Gib mir Hut und Stock und lass mich raus. Hier sind deine Sachen. Rasch, der Aufseher ist jeden Moment zurück. Luzi, die Frucht unserer Liebe, die du unter deinem Herzen trägst, wird uns für ewig aneinander kitten. Wie wohl? Oh, Mac!